Paragraph 9. Sollte das Präsidium der Nationalversammlungen die Verhandlungen verweigern und die Unterschrift der Nationalräte dieser Resolution versagen, dann behält sich die neu gegründete, über den Parteien stehende Partei Deutsche Volksgemeinschaft von Deutsch-Österreich alle weiteren Schritte vor und lehnt jede Verantwortung für die nicht abzusehenden Konsequenzen eines schwerfälligen und unbelehrbaren Verhaltens unserer Volksvertretung ab. Paragraph 10. Die von der Überreichung dieser Resolution an durch Unterschriften des Präsidiums kundzutuende Bereitschaft oder Nichtbereitschaft, dieselben an die Nationalversammlung weiterzuleiten, zur Verfügung gestellte Frist beträgt eine Stunde, nach welcher die vor dem Parlamente versammelten Vertreter der neuen deutschen Volksgemeinschaft auf alle Fälle geordnet und friedlich auseinandergehen werden. Jegliches Aufgebot von Polizei wäre demnach überflüssig und töricht und würde die tadellose Ruhe, für welche die Unterzeichneten sich verbürgen, nicht herbeizuführen, wohl aber zu stören imstande sein. Denn nicht nach Gewalt und Revolution, sondern nach Ordnung, Recht und Neugestaltung steht der Sinn der neuen Deutschen Volksgemeinschaftspartei. Wien, 29. Jänner 1922. Damit aber ja auch alles erwähnt werde, was gegen diese Resolution unternommen wurde, die von einer tausendköpfigen Versammlung mit tiefster Spannung entgegengenommen war, sei noch berichtet, dass man natürlich den Menschen weismachte, ich wollte nichts als eine neue Partei begründen. Obzwar es dem Dümmsten hätte klar sein müssen, dass mit der Formulierung die über den Parteien stehende Partei der Volksgemeinschaft dem parlamentarischen Schwindel der Kampf angesagt worden war und eben alle Menschen zusammengefasst werden sollten, die das Recht wollen, ohne sich durch den uralten Schwindel fixer Ideen, die zu unvereinbaren Parteiverschiedenheiten von den Psychagogen aller Schattierungen stets waren ausgenützt worden, beirren zu lassen. Dass aber auf einmal meine Person, die durch Wochen und Monate als vertrauenswürdig, als deutschgesinnt, als arisch war erkannt worden, in dem Augenblicke wieder bedenklich erscheinen sollte, wo etwas gegen die jüdische Weltherrschaft geschehen sollte, wo ein erster Schritt endlich einmal unternommen wurde von einem, der stets verkündet hatte, dass dies nur ein Anfang sei, der aber geschehen müsse, wenn nicht alles und für immer verloren sein solle, das zeigt, wie recht der Psychagoge hat, der da weiß, wie man der Masse alles ein- und alles wieder ausreden kann, wenn nur die Lieblingsschlagworte, sei es auch zum Ertöten dessen, was sie umschreiben, fleißig missbraucht werden. Mit diesen Lieblingsphrasen eines unentwegten Deutschtums, das mich ablehnen müsse, bin denn auch ich mit all dem heißen Tatwillen, der von diesen Vorträgen ausgegangen war, schnöde gemeuchelt worden, ad majorem Judaea gloriam. Den Abgewiesenen und Beleidigten nun aber in ein anderes Lager zu verlocken, das gelang freilich nicht, so dass alle Zionsschlauheiten, wie sie etwa 2 Jahre später Herrn Dr. Walter Riehl gegenüber so prächtig gelangen, an der Unverstörtheit meines Geistes, an der Unmöglichkeit, mich zu Hass und Erbitterung gegen die zu entflammen, die ja nur von schlauen Schwindlern in all ihrer Einfalt missleitet worden waren, kläglich zuschanden wurden. Ich lernte mich schweigend und ohne Groll zurückziehen und eben warten, bis endlich mein deutsches Volk mich sehen, kennen, erkennen und soweit anerkennen erlernt hätte, dass ich das zu seinem Heile unternehmen könne, was zu tun ich nun einmal dank unbeirrbarer Einsicht in des Feindes Wesen, in der Gegenmaßnahmengestaltung bestimmt bin. Sollte ich dieser Bestimmung nicht zuteil werden, nun, so tröstete und tröste ich mich heute noch, meine Schuld wäre es nicht gewesen und meine Schuldigkeit im Warten auch, ich will sie bis ans Ende geleistet haben. Aber auch weiterhin wusste man alle Schichten der Bevölkerung durch die plumpesten Verdrehungen von meinem Plane abzubringen. Den Bürgerlichen erklärte man, was ich wolle, sei nichts als Kommunismus, wohingegen man den Arbeitern vorschwätzte, dies alles gehe erst recht auf Kapitalismus hinaus. Bei der Angst der Spießbürger, man könne ihnen etwas wegnehmen, bei der trostlosen, aber begreiflichen Ahnungslosigkeit der arbeitenden Schichten um die Gelddinge, in deren Bereich sie ja mit ihren Erlebnismöglichkeiten niemals gelangen, ist es den geschickten, allüberall wirkenden Wortführern Roms sowie der Judenschaft ein Kinderspiel, alles mühsam den Menschen beigebrachte, ihnen wieder auszureden und wegzuschwätzen. Wir haben die Methoden, mit denen unseres Vorgängers und unseres eigenen Wirkens illusorisch gemacht wurde, so ausführlich beschrieben, weil es von der allergrößten Wichtigkeit ist, dass die Menschen das in allen geistigen Geschehen so unendlich wichtige Gesetz der kleinen Ursachen, des Ertötens im Keime und der großen Wirkung des Ausgeschaltetwerdens des schöpferisch-reformatorischen Geistes gründlich durchdenken und begreifen lernen. Im entscheidenden Augenblicke aber können gestohlene Einladungen zu einem Vortrage oder aber vor das Licht der Wahrheit vorgehaltene fixe Ideen mehr Geistvernichtendes leisten als Straßenkämpfe oder sonst welche Gewaltsamkeiten sichtbarer Natur, die der Mensch bislang als Wirkungen feindlicher Mächte zu sehen gewohnt war. Das Unsichtbarbleiben aber aller Geistvernichtung ist ihr Geheimnis und ihre ungeheure Kraft zugleich, denen nur durch wahre Einsicht begegnet werden könnte. Nun aber wollen wir, was Schober vergeblich verkündete, was wir selber in der Tat zu tun so schlau verhindert wurden, nunmehr in der theoretischen Darstellung aufzuerbauen versuchen. Hat der Mensch fassenden Geistes dann nicht die Kraft, dem, der weiß und kann, Gelegenheit zu geben, sein Wissen und Können zu verwirklichen? Nun, dann ist eben des fassenden Geistes Vernichtung Gesetz dieser Zeit, das nicht mehr zu vermeiden tragisches, arisches Schicksal wäre.